Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit der feierlichen Verleihung der Goldenen Palme sind am Abend die 71. Filmfestspiele in Cannes zu Ende gegangen. Cate Blanchetts großer Auftritt mit der Goldenen Palme. And this year's Palme d'Or goes to Kore-eda Hirokazu for Shoplifters. Der Japaner Kore-eda Hirokazu gewinnt die Goldene Palme für seinen Spielfilm Shoplifters. Ob das ein würdiger Preisträgerfilm ist, wer noch mit Preisen bedacht wurde und wie der Jahrgang überhaupt war, das kann unser Filmfachteam vor Ort bewerten. Patrick Welinski und Anke Lewicke, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wie zufrieden sind Sie mit der Entscheidung? Ja, ich bin sehr zufrieden. Kore-eda ist wirklich ein Stammgast auf diesem Festival und ihn interessiert ja immer die Frage, was macht eine Familie aus und welche Werte vertritt man da wirklich, wenn man sich als Familie versteht. Und in diesem Fall ist er ja fast schon radikal, weil zum ersten Mal ist es keine genetische Familie, die er zeigt, sondern einfach Menschen, die zusammen klauen gehen. Die verstehen sich aber als Alternativfamilie und ja, schützen sich so gegen ja, das Äußere, die Gesellschaft, die sie verstoßen hat. Und er erzählt das eben nicht lamoyant, nicht tränenreich, irgendwie auch nicht aggressiv. Er lässt allen Figuren ihren Raum, ihren Platz. Das ist wirklich sehr erfüllend und auch sehr glücklich machend, dieser Film, obwohl er auch vielleicht gar nicht so gut endet. Aber ich fand schon, dass das eine gute Entscheidung war. Ja, vor allen Dingen ist der Film einfach auch radikal in seiner Filmsprache. Er baut eine unheimlich schöne physische Nähe zu allen Figuren auf. Man sitzt mit ihm am Tisch. Man ist immer ganz dicht dran und das japanische Kino lebt ja immer von einer gewissen Harmonie und es ist einfach unheimlich schön zu sehen, wie diese Familie dann, die ja eine Wahlfamilie ist, so eine ganz eigene Harmonie auch in den Bildern findet, die dann leider aber hinterher wieder zerstört wird. Aber umso mehr spürt man das eben in den Bildern, weil dann eben da auch auf einmal Disharmonie drin ist. Klingt sehr schön, finde ich. Könnte ich mich jetzt weiter drin vertiefen, aber wir müssen weiter zu anderen Preisen. Der Grand Prix der Jury und damit der zweitwichtigste Preis ging an den Amerikaner Spike Lee für seine politische Komödie BlacKkKlansman. Auch die verdient? Ja, ich finde schon, das ist ein furchtloser Film. Er ist wütend, wie so viele Filme von Spike Lee, und clever und doch richtig für unsere Zeit, denn er erzählt zwar in den 70er Jahren die Geschichte eines afroamerikanischen Cops, der sich in den Kuckucksklan einschleust, aber er erzählt das mit vielen Zitaten ans Blaxploitation-Kino der 70er Jahre und hat doch immer die Gegenwart im Blick. Er will wütend sein, er will sagen, dass dieser ganze Rechtsruck in Amerika, aber auch auf der ganzen Welt nicht geht. Dieser Film ist ein Statement und so muss man auch diesen Preis verstehen. Ja, es ist wirklich so positiv. Positive Propaganda, könnte man sagen. Spike Lee rennt wirklich offene Türen ein. Und ich würde mir ein bisschen wünschen, dass der Film so viel Groove hätte wie seine Hauptdarsteller. Er ist dann manchmal schon so ein bisschen zäh. Aber natürlich gibt es bei so einer Palmenvergabe auch immer ein bisschen um Symbolpolitik. Und natürlich wollte man damit auch Donald Trump nochmal zeigen, was sich eigentlich tut in seinem Land. Und deshalb finde ich diesen Preis okay. Aber das Kino bringt dieser Film nun wirklich nicht weiter. Es wurde ja viel über die Regisseurinnen gesprochen, über MeToo, über Gleichberechtigung in der Filmbranche. Jetzt haben die Regisseurinnen dann Nadine Labaki und Alice Rohrwacher auch Preise bekommen. Ist das auferlegtes Quotendenken oder eine echte Qualitätsentscheidung? Ja, das ist schwierig zu sagen. Vielleicht ist es erst einmal auch eine Herzensangelegenheit. Es gab ja hier viele Debatten, die hat die Jury natürlich mitbekommen. Cate Blanchett und die anderen weiblichen Jurymitglieder haben ja auch beim Aufmarsch der Frauen mitgemacht am roten Teppich, ihre Faust in die Luft gestreckt für Gleichberechtigung, für gleiche Löhne und so weiter. Und natürlich haben sie gespürt, sie müssen hier eben auch weibliche Regisseurinnen auszeichnen. Und Cate Blanchett hat ja auch gesagt, sie wollte einfach auch die Filme auszeichnen, die sich um die zu kurz bekommenen kümmern, um die Außenseiter. Und das tun beide Regisseurinnen und das in ganz unterschiedlichen Formen. Alice Rohrwacher macht das als magisches Märchen in Lazzaro, Glücklich wie Lazzaro. Das ist wirklich ein Märchen, wo es dann viel auch um die Realität heute in Italien geht, wie man lebt, wenn man kein Geld hat. Und aber die soziale Botschaft legt sich doch für mich zu eindeutig über ihre eigentlich sehr schönen Bilder. Der Film ist nämlich in Super 16 gedreht, also hat sowas ganz Flierendes, Flüchtiges. Ja, und die Libanesin Nadine Labaki, da geht es um Straßenkinder in Beirut und sie hängt sich mit der Handkamera dran und sie versucht so ein bisschen neorealistisch zu arbeiten. Aber ich denke immer die ganze Zeit, oh, ihr kommen doch ihre eigenen Bilder in die Quere, die dann doch was Kunstgewerbliches haben. Zu viel Musik, dann sieht man den kleinen kleinen Jungen, der im Mittelpunkt steht, immer wieder Karussell fahren. Das rührt natürlich, aber zeigt eigentlich nicht die eigene Tragik. Aber vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen zu hart, weil ich könnte mir vorstellen, dass dieser Film schon die Zuschauer ein größeres Publikum an die Hand nimmt und berühren wird. Es wurden also politische Filme ausgezeichnet, aber gab es dann auch politische Statements auf der Bühne? Ja, gleich am Anfang kam die italienische Schauspielerin Asia Argento auf die Bühne und wir müssen uns erinnern, ihr Statement letztes Jahr hat die Weinstein-Debatte losgetreten, denn sie hat sich erstmal öffentlich geäußert, dass sie von Harvey Weinstein vergewaltigt worden ist und dann trat sie ans Mikro und sagte Folgendes. In 1997, I was raped by Harvey Weinstein, here at Cannes. I was 21 years old. This festival was his hunting ground. Sie sagt, dieses Festival war sein Jagdrevier und dann wurde es so still im Raum. Sie hielt noch eine längere Rede, die wie ein Donnerhall war. Niemand hat das erwartet. Sie hat vom Festival verlangt, dass sie das nie wieder erlaubt, dass Harvey Weinstein hier aufkommt und dass alle im Saal, die da mitgeholfen haben, genau wissen, wer das ist. Das war wirklich eine ganz brutale Stille im Raum. Niemand hat das erwartet. Kate Blanchett war sprachlos. Das war mal ein Statement, das sich wohl alle mal zu Herzen nehmen sollten. Dann kriegt man auch noch jetzt Gänsehaut beim Zuhören. Hat die Jury unter Vorsitz von Kate Blanchett denn insgesamt mit ihren Preisen den Jahrgang adäquat abgebildet? Eigentlich schon, aber trotzdem fehlt der große Favorit, zumindest der Kritiker-Favorit, und das war Burning des Koreaners Lee Chang-dong. Und das ist wirklich ein Film, man fährt ja auf Festivals, um sich von den Bildern überraschen zu lassen. Man sucht Bilder, die man einfach noch nie gesehen hat, und das hat man alle Jahre wieder. Und als wir da im Kino saßen, habe ich wirklich viele staunende Kollegen und Kolleginnen neben mir gesehen. Und wenn man den Film anfängt zu beschreiben, kommt man eigentlich nicht weiter. Also es geht um einen jungen Mann, der Schriftsteller werden möchte aus der Provinz, der verliebt sich in eine Frau, die hat eine Affäre mit einem reichen Schnösel und sie verschwindet dann. Dann ist es ein Thriller, ein Melodram. Aber hinter jedem Bild, und so ist dieser Film eben, der so reingeht in die Räume, dass die Räume etwas Unbewusstes haben. Es kommt immer wieder eine andere Geschichte, eine andere Assoziation zum Vorschein. Und irgendwann braucht die Kamera gar nicht mehr zu erzählen, sondern sie schaut einfach nur noch zu und sie schaut auch zu, wie Gefühle und Stimmungen entstehen. Ich stimme Anke dabei komplett zu. Das ist ein Meisterwerk. Schade, dass er keinen Preis bekommen hat, weil so weniger Menschen ihn wahrscheinlich sehen werden. Aber ich muss sagen, die Jury hätte auch noch viel schlimmere Entscheidungen treffen können, indem sie zum Beispiel französische Filme ausgezeichnet hätte. Aber in dem Fall, also es ist eine Mittelmaßentscheidung, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Einen ganz speziellen und einmaligen Sonderpreis hat die Jury an Jean-Luc Godards Livre d'Image vergeben für sein konstantes Weiterdenken der Filmkunst. Wie ist das zu verstehen? Ja, Großvater Godard, der ist schon weiter. Wir haben diesen Film gesehen, der ist 88 Jahre alt, der macht schon Kino für das Jahr 2055, 2065. Er denkt Bilder schon nicht mehr so wie wir in Geschichten, sondern dekonstruiert Ton und Text. Da hat die Jury wohl gesagt, da ist ein Mann, der, obwohl er so alt ist, diese Filmform schon immer eigentlich weitergetrieben hat, und das macht er konsequent weiter. Ja, und das Schöne ist, dass Godard ein Theoretiker ist. Er denkt das Kino, die Bilder theoretisch immer weiter, aber er kann das gleichzeitig einfach wieder formal umsetzen. Und das ist das Gute. Dieser Film lief relativ zu Anfang des Festivals. Und mit den ganzen Ideen, Gedanken, die Godard zu Bildern hat, wie man auch Gewalt und Krieg weiter darstellt, hat man dann einfach die anderen Filme beurteilt und hatte dabei auch so ein gutes Gefühl, weil man einfach weiß, Godard hat einen guten Blick und er hat auch einen Sinn dafür, wann Bilder waren. Sind. Das waren die 71. Filmfestspiele von Cannes. Die Party läuft und ich hoffe, dass ihr beide jetzt auch noch ein bisschen feiern könnt. Anke Lewicke. Anke Lewicke und Patrick Wilinski, danke. Bitte.